Comport 280, Nichtscanner. Hallo und herzlich willkommen zum 280. Comport, den ich am heutigen besonders sonnigen und eigentlich besonders im Park rumlaufsgeeigneten Freitag, dem 2. September 2011, aufgenommen habe. It is 10:38. Was daran lag, dass ich eigentlich die ganze Zeit durch den Park laufen wollte, aber dummerweise sind da ganz viele Leute und die bauen da was auf, ich weiß auch nicht. Sowas. Das Intro nebenbei, dich letzte Woche versucht anzudeuten, beziehungsweise auch nicht so deutlich. Ja, Game of Thrones, das Rockcover, warum wohl habe ich das zum Intro gemacht? Aber ja, neben dem Intro gibt es aber ansonsten wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen zum Space, die nicht ganz so erbaulich sind, und Tech und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte der Politik für diese Woche, in der ich die Terrormeldungen verbaut habe. Neues vom Atom, inklusive Meldungen aus Japan. Zwei Bankenmeldungen sind mir da noch in die Finger gefallen. Libyen habe ich verwurstet, Zensurmeldungen auch und mehr. 12 Grad, sunnige. Cool Greetings, das kann ich sogar mal bestätigen. Die 12 Grad fühlen sich wie 13 oder 12 an und der Wind macht irgendwas zwischen 6 oder 7 km/h aus dem Southeast. Hui. Oder anders ausgedrückt, was ich in Comport 282 Teil 3 vermutet haben werde. Ich hätte eine Parkfreigabe bekommen können. Was aber dummerweise nicht geht, weil der ganze Park da hinten voll ist. Aber gut. So, da bin ich jedenfalls wieder. Mit Knisper. Mit Inhalten. Mensch, das ist mal was ganz was Ungewöhnliches. Da hätte ich als erstes mal den Zensierker. Den hatte ich ja letzte Woche, das ist schon wieder eine Woche her, habe ich ja mal erwähnt. Und zwar, BKA-Chef Zensierke hat in der Diskussion über das Speichern von Telekommunikationsdaten vor einer Hysterie gewarnt. Auch er wolle keinen Überwachungsstaat, sagte der Präsident des Bundeskriminellen Amts dem Hessischen Rundfunk. Bei schweren Straftaten wie Kinderpornografie oder im Kampf gegen internationalen Terrorismus müsse es der Polizei möglich sein, auf Computerdaten mindestens 6 Monate zurückzugreifen. Es gehe nicht darum, dass der Staat die Daten sammle. Die Polizei müsse aber die Möglichkeit haben, die Daten privater Internetbetreiber für Ermittlungen nutzen zu können. Können sie doch. Bei Verdacht. Aber nicht verdachtsunabhängig auf Vorrat. Das ist der Scherz an der ganzen Geschichte. Na, niemand hat die Absicht, einen Überwachungsstaat einzurichten. Aber wir müssen euch alle überwachen. Vor allen Dingen, weil ja die BKA-eigene Statistik, die PKS, polizeiliche Kriminalstatistik, ja auch nicht hergibt, dass irgendwie im Internet Trilliarden an Kinderpornos und Milliarden an Terroristen unterwegs wären, sondern ganz im Gegentum. Die Sachen, die im Internet passieren, wo irgendwie eine Vorratsdatenspeicherung eventuell was nützen könnte, das sind so Trivialdelikte. Raubmord kopieren oder irgendwelche Betrugsfälle, Spam oder was weiß ich nicht. Und das ist halt alles nichts, wo man irgendwie sagen könnte, okay, das rechtfertigt, dass alle Bürger voll überwacht werden. Na, aber hey, Zensierke rafft es einfach nicht. Habe ich mir letzten Freitag ist er von 3.47 Uhr aus den Lehrer-Nachrichten gefallen. Dann gab es den BND-Missbrauch. Der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes Der frühere Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Hanning, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Vereinigten Staaten. Die USA hätten den BND für ihre Begründung des Irakkriegs missbraucht, sagte Hanning der Zeitung Welt am Sonntag. Genau, weil der BND zu blöd war zu begreifen, was die von denen wollen. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. Entweder der BND ist doof oder, was ist die andere Möglichkeit? Oder die USA sind doof oder beide sind doof. Hallo? Nach seinen Angaben hat die amerikanische Regierung im Frühjahr 2003 unbestätigte BND-Informationen über mobile irakische Biowaffenlabore im UNO-Sicherheitsrat als gesichert dargestellt. Was mir nicht bekannt wäre, dass das BND sich dann öffentlichkeitswirksam gemeldet hätte und gesagt hätte, Jungs, Mädels, die Informationen, die wir da mitbekommen haben, dass gerade als gesichert verbreitet wurden, stammen A von uns und B sind ungesichert. Habe ich nicht vernommen. Weiß auch nicht, muss irgendwie an mir gelegen haben. Das BND hat sich meines Wissens überhaupt gar nicht geäußert. Auf diese Weise sei der Militärschlag gegen den damaligen Machthaber Saddam Hussein gerechtfertigt worden. Also BND hat die Fresse gehalten. Wenn die doch so genau wussten, dass das alles Blödfug war, warum haben sie dann nicht einfach mal den Finger gehoben und gesagt, ach, übrigens, das da ist Blödfug. Na? Leuchtet mir nicht ein. Habe ich mich am Sonntag reingeklebt. Auch am Sonntag gab es den Entführer. München, DPA, die Terrorgefahr in Deutschland ist nach Experteneinschätzung bei weitem nicht gebannt. Das Bundeskriminelle Amt erkennt laut Fokus, laut Falschmeldungkuss, eine neue Strategie der Terrororganisation Al-Qaida mit Entführungen auch in Westeuropa. Neben den üblichen Anschlagsszenarien seien neue Tatbegehungsweisen einzukalkulieren, heißt es in einem vertraulichen Lagebericht des BKA. Seit den Terrorwarnungen im vergangenen Herbst habe sich die Sicherheitslage offenbar nicht verbessert. Und im November gibt es bestimmt Anschläge. Also im November 2010. Hallo? Habt ihr nichts gelernt? Na, der eine Informant, der soll ja wohl auch irgendwie verschwunden sein. Den haben sie dann hinterher mal irgendwie gesucht und nicht gefunden. War der weg? Dabei war der sich doch ganz doll sicher, dass noch im November 2010 Anschläge passieren. Am Montag habe ich mir ja dann die Vogelgrippe reingeklebt. Weil nämlich H5N1 mal wieder da ist. Die Vereinten Nationen haben nun vor einem möglichen Wiederauftreten des Virus gewarnt und zu erhöhter Wachsamkeit aufgerufen. Wie die Welternährungsorganisation FAO mitteilte, verbreite sich in China und Vietnam eine mutierte Variante des Erregers. Dagegen seien vorhandene Impfstoffe nicht ausreichend wirksam. Vorhandene Impfstoffe waren noch nie wirksam, soweit ich weiß. Aber gut, mag sein, dass ich mich da irre. Und dahin steht hier tatsächlich ein Auto, blinkert da wild vor sich hin, mitten im Parkverbot. Dass das darf? Also wenn das nicht gerade zum MPS gehört, dann könnte ich mir vorstellen, dass Gisbert sauer werden könnte. Gut, das kann ja eh wegen jedem Scheiß. Laut UNO starb vor einer Woche eine 6-Jährige in Kambodscha an der Krankheit. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Was ist denn hier die MPS-Spinne? Spider-Spinne. Ach da. An dem Pfahl sitzt sie. Die sitzt nicht mitten im Netz. Die ist nämlich letztes Jahr schon hier gewesen. Ist ja kurz nach dem MPS mir nicht mehr aufgefallen. Und in der vergangenen Woche ist sie mir dann wieder aufgefallen. So, huch, da ist sie ja wieder. Da habe ich mir auch überlegt, weil ich die das letzte Mal gesehen habe. Ja, ungefähr ein Jahr her. Also wir werden alle sterben. Dienstag habe ich mir dann Zensierke, der gedroht hat, reingeklebt. BKA-Präsident Jörg Zensierke sieht Deutschland 10 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 weiter im Zielspektrum des internationalen Terrorismus. Es gebe eine reale Bedrohungssituation in Deutschland. Konkrete Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag lägen jedoch nicht vor, sagte Zensierke den Zeitungen Mainzer Allgemeine und Herr Wiesbadener Kurier. Festnahmen wie die kürzlich in Düsseldorf zeigten, dass Islamisten in Deutschland Anschläge planten. Ja, und zwar im November 2010. Hallo? Ist gerade mal wieder Budgetsaison? Dass Zensierke sich mal wieder in den Vordergrund drängelt und betont, wie wichtig er doch sei? Und wie dringend sein Amt doch mehr Schnüffelbefugnisse bräuchte und was weiß ich nicht? Was soll denn der Scheiß? Däh. Habe ich mir, wie gesagt, am Dienstag hier reingeklebt. Auch von Dienstag stammte das FSA-Update, habe ich bei Fefe gefunden, der auf die Taz verlinkt hat. Erinnert ihr euch noch an die Polizeibrutalität auf der Freiheit statt Angst-Demo 2009? Wo wir das Video hatten, das zur Abwechslung mal zweifelsfrei belegt hat, ja? Das mit dem Fahrradfahrer im blauen Hemd, der von 2 Polizisten vergewaltigt, könnte man es fast schon nennen, wurde verprügelt. Dummerweise hatten die erstens keine Stormtroopers-Ausrüstung an, man konnte sie also identifizieren. Und zweitens waren genügend Leute mit Kameras in der Gegend, die dann auch die Lügenmärchen der Polizei als eben dieses erwiesen haben. Aber nun, das wird seitdem nach allen Regeln der Kunst verschleppt. Im November 2010 erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Polizisten wegen Körperverletzung im Amt. Da hatten wir ja schon mal direkt das erste Jahr Verschleppung, meint Pfeffer. Doch, die Prozesseröffnung bleibt aus, weil laut dem Anwalt des Opfers, Johnny Eisenberg, verweist ein Verteidiger auf Terminengpässe. Stattdessen schlägt dieser vor, den Prozess gegen Strafbefehl abzuschließen, wegen der Länge des Verfahrens. Also die sitzen halt aus und sagen dann, hey, wo wir es gerade so schön lange ausgesessen haben, lasst uns das Ding einfach mal gegen eine Geldbuße einstellen. Wait, what? Die haben gemeinschaftlich agiert? Die haben Gewalt ausgeübt, die völlig unangemessen war. Und wollen dann mit einer Geldstrafe davon kommen? Sagt mal, Leute, habt ihr den Arsch offen? Die zuständige Richterin signalisiert laut einem Vermerk vom 28. Juli, der der Taz vorliegt, Zustimmung. Sofern auch der andere Angeklagte zustimme, sei ein Strafbefehl möglich. Die Obergrenze bei Strafbefehlen liegt bei einem Jahr Freiheitsstrafe zur Bewährung. Oft erfolgen Geldstrafen. Na, das geht mal gar nicht. Die Polizisten haben aus dem aktiven Außendienst entfernt zu werden und niemals wieder auf den Straßen irgendwo rumlaufen zu können und Leute verprügeln zu können. Das geht so nicht. Wo kommen wir denn hier hin? Na, also mal ganz davon abgesehen, dass ja auch irgendwie jede Form von Verfahren gegen die S21 Wasserwerfer, formuliere ich mal vorsichtig, mir noch nicht begegnet sind. Also wenn es da welche gibt, dann sind die gut versteckt. Ein richtiges Problem waren es auch mehr Vögel. Na ja, gut, man nimmt, was man kriegt. So, dann gibt's die titelgebenden Nichtscanner, die ich mir am Mittwoch reingeklebt habe. Berlin DPA an deutschen Flughäfen wird es noch keine Körperscanner zur Sicherheitskontrolle geben. Ja, es gibt ja auch keine Körperscanner. Das entschied Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Brühlrich nach der Auswertung einer Testphase mit zwei Geräten am Hamburger Flughafen. Für einen flächendeckenden Einsatz sei es noch zu früh. Die Geräte produzierten bislang zu häufig Fehlalarme. Ja, wie war das? In ihren besten Phasen haben sie jeden angemiekelt. Wie waren doch jetzt gleich irgendwie die Veröffentlichung von wegen, ja, so eine Bügelfalte kann da durchaus schon Alarm auslösen. Schweiß kann einen Alarm auslösen. Die Dinger sind einfach zu blöd. Aber offiziell liege das nur an der Software, die sei zu empfindlich. Dass die Dinger einfach mal völlig ungeeignet sind, auf die Idee kommt irgendwie keiner. Ja, aber die Dinger sind völlig ungeeignet, wenn es ihr mich fragt. Gut, mich fragt da eh keiner, von daher. Ja. Die Scanner werden nun weiterentwickelt. Wann sie wieder an deutschen Flughäfen getestet und flächendeckend eingeführt werden, ist offen. Wie unerwartet! Wie überaus unerwartet. Ne? Also ich meine, das vorläufige Ergebnis, was sie ja dann alle erst noch geleugnet haben, das ist ja schon kurz nach Ende des Tests rausgekommen. Und siehe da, jetzt ist also das endgültige Ergebnis da. Ja, die Dinger waren übrigens scheiße. Ach. Ja, also hat das Software-Update zu gut Deutsch nichts gebracht. Das war ja der eine Punkt, auf den mir die Meldung letztes Mal zu wenig eingegangen ist. So, dann von gestern gab es eine Norwebum-Ungeschraubt-Meldung. Oslo DPA gegen Norwegens Polizei werden nach dem Massaker auf der Insel Utøya immer massivere Vorwürfe erhoben. Die Zeitung Aftenposten berichtete unter Berufung auf Behördenkreise, dass entgegen offiziellen Angaben damals ein Polizeihelikopter für einen Einsatz gegen den Massenmörder Anders Behring Breivik bereitstand. Er wurde aber nicht genutzt. Breivik hatte Ende Juli eine Bombe in Oslo gezündet und anschließend ein Blutbad auf der Fjordinsel Utøya angerichtet. So, und jetzt wirft das umso mehr die Frage auf, warum zum Fick die Polizisten eigentlich einen Hubschrauber nicht benutzt haben, der da rumstand? Warum die sich ewig Zeit gelassen haben, bis sie auf der blöden Insel angekommen sind? Oder anders ausgedrückt, wie viele Leute hätten sie retten können, wenn sie mal das getan hätten, wofür sie eigentlich da gewesen wären? Nämlich schnell den Attentäter ausschalten. Den Massenmörder. Na? Wie viele Leute hätten sie retten können, wenn sie gewollt hätten? Haben sie aber nicht, weil ja, also die Begründung, da würde mich dann auch mal interessieren. So, Neues vom Atom. Hatte ich letzte Woche schon mal in einem Nebensatz erwähnt, aber der Kahn ist zurückgetreten. Der japanische Ministerpräsident Kahn hat seinen Rücktritt erklärt. Der 64-Jährige hatte diesen Schritt bereits angekündigt, wollte aber noch die Verabschiedung zweier wichtiger Gesetzentwürfe im Parlament abwarten. Kahn, der erst seit gut einem Jahr im Amt ist, war wegen seines Krisenmanagements bei der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in die Kritik geraten. Als sein Nachfolger wird unter anderem der frühere Außenminister blub gehandelt. Joa, ist es aber nicht. Aber ja, ist vom letzten Freitag. Dann gab es ein Goliboot. Wie völlig überraschend haben Umweltverbände gefordert, nachdem die Strahlenbelastung am Zaun des Zwischenlagers Gorleben über dem Grenzwert zu liegen droht, dass man dann doch bitte keine Kastoren mehr in das Lager reinbringen dürfte. Ist gut, nennen Sie die gestiegenen Strahlenwerte am dortigen Atommüllzwischenlager, ja, am Zaun, außen. Also zu gut Deutsch, die Dinger strahlen, und zwar so doll, dass auch außen, da wo man eigentlich erwarten würde, dass genau gar nichts mehr an Strahlung ankommt, zu viel im Sinne von auf Basis des Grenzwertes, den sie da mal irgendwie relativ zufällig festgelegt haben, Strahlung ankommt. Für den Herbst ist wieder eine Anlieferung hochradioaktiver Abfälle aus der französischen Wiederaufbereitungsanlage Laag angeplant. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland fordert ein Ende sämtlicher Gastortransporte ins Wendland. Vor allen Dingen, weil es ja auch keinen Sinn gibt, die Kastoren können sie genauso neben irgendeinem AKW in der Nähe von Frankreich zwischenlagern. Und mehr als zwischenlagern tun sie in Gorleben auch nicht. Ne, die offizielle Anweisung war jetzt guckt mal, wie ihr die Messwerte am Zaun runterkriegt, indem ihr die Kastoren da mal ein bisschen durch die Gegend schiebt. Einen nach hier, einen nach da. Fertig, wunderhübsch. Hallo? Dann gibt es hier noch eine Entsorgungsmeldung. Habe ich bei FIFA gefunden. Japan hat eine innovative Methode für den Umgang mit kontaminierter Erde gefunden. Es geht hier nicht um stark strahlenden Atommüll, sondern um Erde von zum Beispiel Schulhöfen, deren Strahlungswerte über den Grenzwerten waren und die man deshalb abgetragen hat. Nur wohin damit? Ganz einfach. Die Stadt Kuriyama in der Präfektur Fukushima war die Gemeinde, die ihre Schulhöfe dekontaminierte. Und weil man dort nicht wusste, wo die verstrahlte Erde entsorgt werden sollte, wurde sie zum Grauen vieler Eltern jeweils auf dem Schulgelände vergraben. Ach, aus den Augen, aus dem Sinn. Hier ist jede Menge Aufbau im Gange. Wie völlig überraschend. Seit gestern haben die hier weiter aufgebaut. Nein, die Parkbank erwähne ich nicht lobend. Die habe ich gestern lobend erwähnt. Werde ich in Kompo 282 lobend erwähnt haben, wenn der denn tatsächlich so veröffentlicht wird, wie es im Moment in der Planung rumliegt. Also ja, und Nachfolger für den Kahn ist dann... Yoshihiko Noda, der vorher Finanzdödel gewesen ist. Finanzminister. Ja, ich meine, letztlich ist mir das ja völlig hupe, wen die denn da jetzt zu ihrem Oberdödel ernennen, aber ich finde es dann schon ganz spannend. Leute, die mit Skistöcken unterwegs sind, obwohl nicht mal ein Hauch von Schnee liegt. Ein PKW. Immerhin scheinen sie die Generatoren, die sie gestern angeliefert haben, schon unauffällig verteilt zu haben. Also zumindest sehe ich hier keine Generatoren in der Landschaft rumstehen. Und das Stück Wald ist immer noch nicht eingezäunt. Ja gut, muss ja auch nicht. Teilnehmerparkplatz in die Richtung. Nein, das ist ein Parkplatz. Ach, ich weiß, warum sie den Wald nicht einzäunen, der ist eh draußen. Ja, nee, ist logisch. Wenn man mal drüber nachdenkt. Also ja, der Finanzdödel darf dann da irgendwie einen neuen Ministerdödel machen, Ministerpräsidentendödel. Dann gab es eine Dauerkonkretisierung, habe ich aus der Süddeutschen. Orte, in denen die derzeit gemessene Strahlung 200 Millisievert pro Jahr übertrifft, bleiben mindestens 20 Jahre gesperrt. Orte mit 150 Millisievert pro Jahr, mindestens 10 Jahre, so Goshi Hosono, der für den Atomunfall zuständige Minister. Von dem ich irgendwie putzigerweise bisher noch nie gehört hatte. Aber hey, gut, dann ist er halt zuständig. Von mir aus. Wir haben ein bisschen mehr Zaun hier hingepflanzt. Ja, mir ja nicht unrecht. Ich habe mich ja gestern noch beschwert, dass hier zu wenig Zaun war. Früher war übrigens mehr Lametta. Aber ja, also ja, es gab dann also mal ein bisschen konkretere Angaben. Also ja, mehr als 20 Jahre Sperrung und mehr als 10 Jahre, wenn dann nur in Anführungszeichen. Hier steht ein Generator. Ich habe gesehen, wie die gestern angeliefert wurden. Aber ja, wo immer denn hier die Steckdose für das Ding ist. Egal. Und der Käfig liegt hier auch noch. Immerhin, das ist ein bisschen mehr zurück. Unmengen an Leuten auf dem Gelände. Wo war ich? Ich weiß, dass ich mich hiervon ablenken lasse. Dann gibt es Neues von Erneuerbaren. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung beläuft sich in Deutschland mittlerweile übrigens auf rund 20%. Nach einer Schätzung des Bundesverbandes, des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft lag der Wert im ersten Halbjahr 2011 bei 57,3 Milliarden Kilowattstunden und damit bei 20,8% des Strombedarfs. Im ersten Halbjahr 2010 waren es noch 18,3%. Oder anders ausgedrückt, irgendwelche ziemlich beliebig festgelegten Mindestgrenzen können die locker erreichen. Wie unerwartet. Na, ich meine, okay, hatten sie vorher gesagt, dass sie das hinkriegen. Und wenn sie das sagen, dann kann man da mal davon ausgehen, dass sie das vielleicht auch hinkriegen könnten. Aber ja. So, dann gibt es ein französisches AKW. Ich kann es nur falsch aussprechen. Ich spreche es einfach mal so, wie es geschrieben ist. Cattenom. Cattenom? Ich Küche. Und da gab es jedenfalls einen Zwischenfall, aber da gab es dann natürlich keine Gefahr. Das saarländische Umweltministerium bestätigte entsprechende Medienberichte über eine Schnellabschaltung gestern in Block 2. Grund sei eine Schwankung des Wasserniveaus in den Dampferzeugern gewesen. Die Ursache sei unklar, eine Gefahr für Umwelt und Sicherheit habe es laut Betreiber nicht gegeben. Na, wie war das? Wenn es irgendwo gemeldet wird, dass es nie eine Gefahr für irgendwen bestanden hat, das ist der Zeitpunkt, wo man anfangen darf zu laufen. Also ja, run. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Eveline Lemke von den Grünen und der saarländische SPD-Chef Heiko Maas forderten Abschaltung des AKW. Selber Wurf. Aber bisher sieht es mir stark danach aus, dass hier nur die Leute von Giesbett selber auf dem Gelände rumwuseln. So, dann gibt es ein Castor-Klageverbot. Anwohner entlang der Castor-Strecke dürfen nämlich nicht gegen die Atommülltransporte klagen. Hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg entschieden. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falls ließ das Gericht Revision zugeklagt, hatten zwei Bürger aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Ein Kläger wohnt rund einen halben Kilometer vom Verladebahnhof in Dannenberg entfernt. Das Haus einer klagenden Anwohnerin steht wenige Meter neben der Transportstrecke ins Zwischenlager Gorleben. Die dürfen also nicht mal klagen. Das ist der Punkt, wo ich mir an die Stirn packe und mich frage, was zum Kuckuck wir hier eigentlich für einen Staat haben. Ein Rechtsstaat kann es ja eigentlich nicht sein, wenn man noch nicht mal mehr klagen kann. Aber, ja. So, dann gab es genau die Pseudomaßnahmen. Das niederländische Umweltministerium fordert vom Betreiber des Atommüllzwischenlagers Gorleben konkrete Maßnahmen zur Verringerung der Strahlenbelastung in der Umgebung. Erst danach werde man über den für November geplanten nächsten Castortransport entscheiden, teilte das Ministerium am Abend mit. Abend wie 30. Könnte Dienstag gewesen sein. Da habe ich zwar versucht aufzunehmen, aber es war genau gar nichts los und deswegen habe ich das wieder sein lassen. Bei einem Fachgespräch habe die Gesellschaft für Nuklearservice heute vorgeschlagen, die bereits im Gorleben befindlichen Behälter umzulagern, um für niedrigere Messwerte am Zaun des Geländes zu sorgen. Also sie verringern nicht wirklich die Strahlung, sondern sie wollen nur die Messwerte reduzieren. Also zu gut Deutsch, einmal irgendwie Shuffle hier und Shuffle da und dann sind sie fertig und dann sind die Messwerte geringer. Nur dass sich dummerweise real an der Strahlenbelastung überhaupt gar nichts geändert hat. Sind doch ein paar Zelte hier. Faszinierend. Ich wollte eigentlich nur einen Blick auf die Bühnen erhaschen. Kloink, kloink. Ah, hinter mir ein Auto. Ein PKW, um genau zu sein. Das da hinten könnte ein Fressalienstand sein. Ja, drehe ich einmal um. Also ja, die wollen die Behälter einfach nur umsortieren, weil wenn sie die umsortieren, dann sind die Messwerte am Zaun geringer und dann ist ja alles viel besser. Wait, what? Also ja, das meinen die ernst. Habe ich mir am Mittwoch eingeklebt. Auch am Mittwoch gab es eine Reserveentscheidung. Die Bundesnetzagentur hat nämlich entschieden, doch kein Atomkraftwerk als Reservekraftwerk bereithalten zu wollen, was ja Philipp Rücktritt Rösler noch vor kurzem rumgeblökt hatte. Und zwar gäbe es nämlich genügend Kohlekraftwerke, die in Extremsituationen ausreichend Strom liefern könnten. Im Zuge des Atomausstiegs war darüber diskutiert worden, ob die Netzspannung auch dann aufrechterhalten werden kann, wenn beispielsweise im Winter besonders viel Strom gebraucht wird, weil Strom aus erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind nicht so gleichmäßig erzeugt werden kann wie Atomstrom. Ja, also die Bundesnetzagentur hat dann einfach mal festgelegt, nein, also irgendwie ein AKW als Standby wollen sie nicht. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, war da wohl irgendwie der Scherz, dass irgendein Betreiber von einem Kohlekraftwerk sich bereit erklärt hat, war es nicht sogar NRW, sich bereit erklärt hat, nochmal einen Schwapp zusätzlich Energie zu erzeugen. Also Strom zu erzeugen, Energie ist ja nicht erzeugbar. Dann gab es einen Behälterrück. Das Erdbeben vom 23. August an der US-Ostküste hat einem Bericht zufolge in einem Kernkraftwerk tonnenschwere Atommüllbehälter zentimeterweit von der Stelle bewegt. Aber es bestand natürlich nie eine Gefahr. Sie seien aber aufrecht stehen geblieben und weiter intakt, berichtet die Zeitung Richmond Times Gazette. Unter Berufung auf einen Sprecher des AKW-Betreibers Dominion Resources. Die Behälter seien 5 Meter hoch und wögen 115 Tonnen. Das Atomkraftwerk ist in North Anna im Bundesstaat Virginia ist seit dem Erdbeben abgeschaltet. Der Standort liegt knapp 20 Kilometer vom Epizentrum des Bebens entfernt, das eine Stärke von 5,8 erreichte. Mir fehlen da immer noch die Beschwichtigungsmeldungen, dass er nie eine Gefahr für irgendwen bestanden hätte. Aber ja. Was mir auch noch völlig unklar ist, warum sie denn die Absprache immer noch haben. Aber gut, die kommt ja nicht von ihm, die war ja vorher schon da. So, Neues von den Banken. Die Schweiz macht nämlich einen auf Negativzins. Habe ich aus der Tagesschau geklaut. Und zwar negativer Zins im Sinne von, wenn man da Geld auf dem Konto hat, dann wird das weniger, ganz von alleine. Also zu gut Deutsch, in der Schweiz ist jetzt offizielle Empfehlung, das Geld nicht auf einem Konto zu parken. Weil es verschwindet von da, ganz von alleine, ohne Zutun. Also ich meine, ich finde das ganz faszinierend, wenn sich Geld von alleine vermehrt. Aber wenn es von alleine weniger wird, das ist als Sache nur mal so ein guter Grund, das Geld nicht auf dem Konto liegen zu haben. Die haben da das Problem, dass nämlich zu viele Leute in der Schweiz ihr Geld reinparken und dass ihre Währung deswegen irgendwie in Schwierigkeiten gerät, weil die zu stark, schwach. Da kann ich jetzt eigentlich nur daneben greifen. Also in die falsche Richtung sich entwickelt. Da hinten kommt eine große Menge Holz. Brennholz mutmaßlich. Also ja. Schwupps, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Gestern gab es dann eine großzügige Meldung vom Bundesverband Deutscher Banken, der nämlich bei den Geldinstituten gegenwärtig keinen erhöhten Finanzierungsbedarf sieht. Die Banken seien gut kapitalisiert, sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Kämmer der Zeitung Die Welt. Man tue nicht gut daran, Aufgeregtheiten zu provozieren. IWF-Chefin Lagarde hatte eine bessere Kapitalausstattung europäischer Banken verlangt. Oder anders ausgedrückt, das ist der Diesel. Oder anders ausgedrückt, die Banken haben verkündet, dass sie derzeit gerade mal vorläufig, und ich betone vorläufig, kein Geld vom Staat haben müssen. Nicht dringend. Aber wenn der Staat ihnen dann demnächst mal wieder Geld schenken will, dann sind sie bestimmt gerne bereit, es zu nehmen. Wie großzügig. So. Dann gab es ein neues von Libyen. Da gab es erstmal das Würdi-Blub, weil da großes Gerede drum ging, dass Westerbrülle in einer Rede es geschafft hat, zu betonen, wie doll doch die Sanktionen, an denen sich auch Deutschland beteiligt habe, geholfen hätten, Gaddafi zu entsorgen. Also erstens ist noch völlig unbekannt, wo Gaddafi hin ist. Offiziell abgesetzt ist er nicht. Bis mal irgendwann Wahlen in dem Land stattgefunden haben, dauert es auch tendenziell noch irgendwie ein paar Monate. Aber man kann sich ja zumindest erstmal schon mal hinstellen und sich selber auf die Schulter kloppen. Kann man machen, kann man aber genauso gut auch lassen, wenn er mich fragt. Und in dem Dunstkreis ist es mir gerade irgendwie zu laut. Zu viel los. Ah, guck, die Leuchtleitung liegt hier noch. Die lag gestern hier schon. Das ist das Schöne, wenn man jeden Tag rumwuselt und auch jeden Furz kommentiert. Also, und da war dann irgendwie großes Gewese drum, dass Westerbrülle also erst irgendwelchen Sanktionen auf die Schulter geklopft hat. Dabei ist doch einigermaßen klar, dass die Tatsache, dass die NATO für die Rebellen in Libyen ungefähr alles weggebombt hat, was denen hätte gefährlich werden können, vielleicht irgendwie eine größere Auswirkung hatte. Aber hey. So, am Montag ist dann Gaddafis Familie nach Algerien geflüchtet. Beziehungsweise die sind halt irgendwann über die Grenze nach Algerien und das haben die Algerier dann auch offiziell bestätigt. Was dann immer noch die Frage aufwirft, wo zum Piep Gaddafi sich eigentlich gerade versteckt. Aber ja. So, dann sind deutsche Waffen. Am Mittwoch gab es die Meldung. Libysche Rebellen haben nach Medieninformationen bei ihrem Vormarsch zahlreiche G36 Sturmgewehre aus Deutschland erbeutet. Wie die Stuttgarter Nachrichten und das ARD-Magazin Kontraste berichteten, sind die Waffen von dem Rüstungsunternehmen Heckler & Koch in Oberndorf am Neckar hergestellt worden. Dann gab es ein Stückchen später noch die Meldung, dass eine offizielle Verkaufsgenehmigung nach Libyen hätte es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Nachdem das allerdings ganz offensichtlich Waffen aus deutscher Herstellung sind, müssen die irgendwie dahin gelangt sein. Also irgendwer hat die denen verkauft. Mag ja sein, dass es nicht Deutschland selbst gewesen sein mag, aber irgendeiner der ach so vertrauenswürdigen Partner Deutschlands hat diese Dinger weiterverkauft. Oder die Firma Heckler & Koch oder einer derer Verkaufsbeauftragten. Oder man weiß es nicht. Na? Und dann gab es auch noch am selben Tag noch die Meldung, dass übrigens die Sturmgewehre bereits seit 2005 von Sicherheitskräften Muammar al-Gaddafis benutzt worden seien. Aha. Oder anders ausgedrückt, dem ach so schlimmen Diktator hat Deutschland also mal irgendwann Waffen verkauft. Oder wieder, ne, irgendjemand über Umwege, tralali. Na, also Deutschland würde sowas ja nie tun, Diktatoren unterstützen. Was, Mubarak? Na, das ist doch was ganz was anderes. Der war doch ein Quell der Stabilität in der Gegend. Däh. So, dann gab es gestern, ein bisschen, ja, gestern auch noch die Meldung, dass die Europäische Union Sanktionen gegen Libyen teilweise aufgehoben hat. 28 Unternehmen oder Behörden werden von der Sanktionsliste genommen. Habe ich denn nicht das Gefühl, dass hinter mir irgendwo ein Auto rumwuselt? Tut es aber nicht. Darunter sind 6 Hafengesellschaften, mehrere Banken und mehrere Öl- und Gasunternehmen, berichteten EU-Diplomaten am Donnerstag in Brüssel. Na, oder anders ausgedrückt, der Eindruck, der sich mir aufdrängt, ist, dass da irgendwie ganz viele Leute ganz dringend Gaddafi loswerden wollten. Dass die NATO ungefähr alles weggebombt hat, was zu Gaddafi gehörte oder dem hätte helfen können, deutet für mich ja auch darauf hin, dass irgendwie die UN-Resolution kreativ interpretiert haben. Was dann irgendwie sich mit der UN-Resolution ein bisschen beißt. Hilfe, da sind schon wieder Skifahrer. Und zumindest Leute mit Skistöcken. Wir haben hier keinen Schnee. So, dann gibt es ein neues von der Zensur. Pakistanonym. Pakistans Internetprovider sind dazu aufgefordert worden, anonymen Datenverkehr über VPN-Verbindungen zu verhindern. Die staatliche Telekommunikationsbehörde PTA wies die Zugangsanbieter in einem Schreiben dazu an, aus Sicherheitsgründen die Nutzung von Mechanismen wie verschlüsselten VPNs zu unterbinden, die eine Überwachung des Datenverkehrs verhindern. Und ganz offiziell sind sie natürlich der Meinung, dass das alles nur zum Schutz der Bevölkerung vor bösen Terroristen diene, bla, Fasel. Was mich bei der Gelegenheit noch interessieren würde, ob der Herr Brünnrich sich dazu schon geäußert hat und befürwortet hatte, dass in Pakistan jetzt endlich das Internet kein rechtsfreier Raum mehr. Bla. Ja, also so in dem Dunstkreis hätte ich eigentlich glatt erwartet. So, dann gibt es Neues von der Mafia. Da gibt es einen polemischen Artikel von Linus Neumann. Ja gut, unpolemisch kann der auch nicht. Vom Dienstag. Der Bundesverband Musikindustrie, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und die Gesellschaft zur Verfolgung von Urheberrechten haben heute das vierteljährliche Update ihres Katalogs dystopischer Forderungen zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen herausgebracht. Dieses Mal geht es, wie hätte es anders sein können, um die Anonymität und alter Hut. Aber bald ist ja wieder FSA um Netzsperren. Besonders schön an der Pressemitteilung, die zitierten Zahlen sind recht nüchtern und deuten auf alles andere hin als die Industrie in verderbnisstürzender Massenkriminalität. Unter allen Internetangeboten für TV-Serien dienen Online-Mediatheken der TV-Sender den meisten Nutzern, 26% von 2 Millionen, als Anlaufpunkt. Nummer 1, beliebteste illegale Quellen waren in 2010 auch für TV-Serieninhalte solche illegalen Streaming-Portale wie Kino.to. Und Co. 10% gefolgt von Charo-Hostern, 8%. Und dann hat die Digi-Döns da auch drauf reagiert und verkündet, ja, sie sind doch selber schuld. Ja, da haben sie recht, aber Digi-Döns nehme ich ja nicht ernst. Und dann gab es auch noch ein spannendes Detail, das ist nämlich die Urheberrechtsverfechter es geschafft haben, in ihrem Bericht zur Darstellung von, ich weiß gar nicht, was sie da darstellen wollten, also jedenfalls haben sie ein Foto genutzt, was sie bei Flickr gefunden haben und was Creative Commons lizenziert war. Dummerweise waren sie zu blöd, die Lizenz korrekt anzugeben und haben damit Geraubmord kopiert. Ganz hochoffiziell. Sie haben sich nicht lizenzgemäß verhalten und haben eine Urheberrechtsverletzung begangen. Wenn ihnen jemand schon mal den ersten Strike zustellen kann, dann können sie in 2 Strikes aus dem Internet entfernt werden. Dauert nicht lange. Und dann kommen wir in der Musikecke an. Ich wollte mich gerade wundern, wie lange ich hier jetzt noch mache. Aber in der Musikecke gibt es ein Stück Musik, mit dem ich gar nicht gerechnet hatte, dass mir da irgendwie was auffallen würde. Nämlich vor, lasst mich lügen, 1,5 Monaten, kommt das hin, ungefähr, Mitte Juli, war ich in Lütjenburg bei, was war denn das, Mittelalterei? Irgendwie sowas. Bei einer lustigen Veranstaltung und da bin ich halt einfach mal so über das Gelände gewandert. Hab mir nichts Böses gedacht und bei irgendwelchen Zelten spielten dann da plötzlich 2 Jungs Musik. Einer mit einem Dudelsack ist das, glaube ich, und der andere mit einer Trommel. Und da habe ich dann einfach mal ganz spontan mit falschen Kopfhörern in meine Tasche gegriffen, mein immer dabei seiendes Musikaufnahmegerät rausgeholt und habe das dann einfach angemacht. Ich habe keine Ahnung, wo das Gebrumme herkam. Ganz am Anfang und da habe ich dann 4 Minuten 20 aufgenommen. Namen habe ich von dem Titel auch nicht, aber ich habe sie offiziell gefragt, ob sie was dagegen haben, in meinem Podcast aufzutauchen. Und die Jungs meinten, nö, haben sie nicht. Und genau, dann habe ich Friesenschalk mit einem Titel, der entweder spontan entstanden ist oder von irgendwem geklaut, ist mir aber letztlich auch Hupe, aufgenommen. Das ist dummerweise die einzige Aufnahme von denen, die lang genug war, dass ich sie jetzt hier verwerten wollte. Aber ja, dass ich sie hier in diesen Podcast reinbaue, das zeigt auch schon was. So, und dann gibt es aus der Mai-Sendung von Neues aus der Anstalt, Nummer 43, den Uwe Schweimle zum Thema Kaffee und Glaubwürdigkeit. 4 Minuten 49 hinten dran. Er hat ja recht. Das kriegt er dann auf und in die Ohren. 9.20 Uhr. Ich sage danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um hier hören zu können. Und überlege gerade, ob ich hier jetzt einfach noch weiter aufnehme. Ich glaube, das mache ich. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, könnt ihr fühlt euch eingeladen, mir eine Mail an compiblog@google.com zu schicken, mich @compod auf Twitter anzusprechen, bei Google Plus zu erwähnen. Wenn ihr mich nicht erwähnt, dann ist es relativ selten, dass ich mich da im Moment rumtreibe. Oder einen Kommentar im compiblog.de unter compod 280 Teil 1 zu deponieren. Das ist dann der hier. So, und dann viel Spaß mit Friesenschalk und dem Schweimle zu Kaffee und Glaubwürdigkeit und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt. Ich war doch neulich in der Bundesrepublik. Ich war noch nicht fertig mit dem Satzbau. Also, ich durfte nach Berlin. Lange Rede, kurzer Sinn. Um die Mittagszeit war's. Ich habe mich gefreut, ich kriegte Durst auf Bohnenkaffee. Wie jeder echte Sachse wollte ich einen Bohnenkaffee trinken. So, und am Potsdamer Platz hatte ich dann so ein Etablissement gefunden, wo es schien, dass es Kaffee geben könnte. Sie merken schon, viel Konjunktiv. So, ich dorthin, war eine riesengroße, ich sag mal, Kaffeetafel mit ungelogen 20 Kaffeenamen in einer Sprache, derer ich nicht mächtig war. Und da, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, da synapsiert es bei mir. Ja, es synapsierte. Das Wort habe ich selber erfunden. Das beschreibt so die Reise nach innen. Hat den großen Vorteil, man muss dann ohne mehr großartig weg. So. Und ich erinnerte mich an das Jahr 1980, denn da war ich noch im Stahlwerk. Ja, Industrieschmied. So. Und es war kurz vor der Abschwitzpause. Ich weiß es wie heute. Auch ein schönes deutsches Wort, die Abschwitzpause. Ob das Guido Westerwelle schon jemals gehört hat? So, und ich habe gerufen durch die Halle zum Frenzel-Wolfgang, erster Pressenführer. Wolfgang, Kaffee! Und der, komplett! Jetzt überlegen Sie mal, zwei Worte. Das eine Frage, das andere eine Antwort mit Aussage. So verwesentlicht kann deutsche Sprache sein. Das alles ging mir durch den Kopf, als ich vor der Kaffeetafel stand. Und ich sag's Ihnen ehrlich, ich habe dann allen Mut zusammengenommen. Ich habe die Arschbacken zusammengepresst. Das ist 5-Mark-Stück mit Ernst Dellmann, die Prägung verlor. Natürlich! Und dann habe ich ihn bestellt. Den Latte Macchiato Caramels Mall. Ich bin ja froh, dass es Ihnen ähnlich geht. Jetzt habe ich gedacht, ich hätte es hinter mir. Da ging es erst mal los. Fragt mich die Verkäuferin, Hochgeneration Praktikum, möchten Sie Ihrem Kaffee einen Namen geben? Ich sage, nee, das muss nicht sein. Ja, oder vielleicht eine Nummer? Ich sage, nee, der Kaffee und gut. Und dann wurde die Itsch, weil hinter mir standen schon ein paar Leute. So, Sie müssen sich jetzt beeilen, Sie werden gleich aufgerufen. So in dem Ton. Und daraufhin wurde ich furchtsch. Und da habe ich gesagt, wissen Sie was, dann nennen Sie doch den Kaffee Adolf. Auf den Kaffee warte ich heute noch. Ja. Aber es ist interessant, wie Sie reagieren. Fast bin ich ja geneigt zu sagen, authentisch. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Das ist mittlerweile das Lieblingswort der Deutschen. Ja, authentisch. Es ist mittlerweile alles authentisch, sogar Leberwurst. Ja. Ein Stück weit, ja. Authentisch ist ja heute schon jemand, der gar keine Zeit hat, sich zu verstellen. Ja. Und noch schöner ist glaubwürdig. Dieses schöne deutsche Wort glaubwürdig, des Glaubens würdig. Ich würde das gern glauben. Soll ich mal was sagen? Glaubwürdigkeit, das ist was für Banken und für die Kirche. Und der Rest, da könnt ihr es einfach mal mit der Wahrheit versuchen. Apropos. Es synapsiert schon wieder. Glaubwürdigkeit. Die Kanzlerin hat nachweislich mit unserem sächsischen Ministerpräsidenten Stanisław Filich auf Wahlkundgebungen verkündet, der Herr ist mein Zeuge, nur was vorher erarbeitet wurde, kann dann auch verteilt werden. Da habe ich gedacht, Uwe, das hast du doch auch schon mal gehört. Wie hieß denn das bei uns? Dann fiel es mir ein. Das ist die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Schön, dass Sie ihn erkannt haben. Denn nur was vorher erarbeitet wurde, kann dann auch verteilt werden. Originaltext Erich Honecker am 1. Oktober 1989. Vielleicht sollte irgendjemand Angela Merkel mal sagen, sie soll ihre Reden nicht selber schreiben. Es gibt noch Überlebende der Wende. Macht's gut. Nein.